Der Bürger als Edelmann. Eine Komödie von Molière. Danke, meine Herren. Eine Pause, bis Monsieur Jourdain erscheint. Ich denke, er steht bald auf. Herr Musikmeister. Oh, Herr Tanzmeister. Wir haben hier tüchtig zu schaffen, Sie und ich. Sie haben völlig recht. Wir haben einen Mann gefunden, wie wir beide ihn brauchen. Dieser reich gewordene Spießbürger Jourdain mit seinem Traum von Vornehmheit und Adel bringt uns hübsch was ein. Wenn er nur mehr verstünde von dem, was wir leisten. Was braucht er zu verstehen, wenn er nur zahlt? Sein Geld gleicht die Mängel seines Geistes wieder aus. Und im Grunde hat doch dieser ungebildete Spießer mehr Wert für uns als der hochkultivierte, aber bankrotte Graf Durand, der uns hier eingeführt hat. Ja, Sie haben nicht ganz Unrecht. Doch ich finde, Sie schätzen das Geld zu hoch ein. Und trotzdem lassen Sie sich von unserem Mann bezahlen? Ja, gewiss, aber ich wünschte, dass er neben seinem Geld auch etwas Geschmack und Kunstverständnis hätte. Na, hören Sie, das wünschte ich auch. Und daraufhin arbeiten wir beide ja so gut wir können. In jedem Fall aber hilft er uns dazu, in der Welt bekannt zu werden. Und so mag er für die anderen zahlen, was die anderen für ihn verstehen. Da kommt er. Nun, meine Herren, wie steht's? Wollen Sie mir Ihren kleinen Spaß vormachen? Wie? Was für einen Spaß? Nun, wie nennen Sie das, Ihren Poljok oder Dialog mit Gesang und Tanz? Ach so. Sie sehen uns bereit. Ich habe Sie etwas warten lassen. Das kommt aber daher, weil ich mich heute wie ein Mann von Qualität kleiden möchte. Und mein Schneider hat mir ein paar Seidenstrümpfe geschickt, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie tragen würde. Wir richten uns nur nach Ihren Wünschen. Ich bitte Sie beide nicht eher zu gehen, als bis man meinen Anzug gebracht hat, damit Sie mich noch sehen können. Ganz wie Sie wünschen. Sie werden mich durchaus standesgemäß gekleidet sehen, von Kopf bis zu Fuß. Wir zweifeln nicht daran. Ich habe mir jetzt diesen Schlafrock machen lassen. Oh, er ist sehr schön. Ja, mein Schneider hat mir gesagt, die feinen Leute gingen morgens alle so. Steht Ihnen wunderbar. Lakai! Heda, meine zwei Lakaien. Was wünschen der gnädige Herr? Nichts. Ich wollte nur sehen, ob er mir gut gehorcht. Meine Herren Künstler, was haben Sie mir heute zu bieten? Ich wollte Sie ein Lied hören lassen, das mein Schüler für die Serenade komponiert hat, die Sie wünschten. Man sollte das nicht von einem Schüler machen lassen. Sie sind doch wohl nicht zu gut, um sich selbst damit zu befassen. Das Wort Schüler darf Sie nicht beirren, mein Herr. Diese Art Schüler können oft mehr als die größten Meister. Und das Lied ist so schön, dass es sich wohl hören lassen kann. Hören Sie es nur erst einmal. Lakai! Gnädiger Herr. Und der andere? Gnädiger Herr. Nehmt den Schlafrock, damit ich besser hören kann. Na, gib ihn her, so sieht's doch schöner aus. Ich finde dieses Lied etwas trübselig. Können Sie es nicht hier und da ein bisschen netter, heiterer machen? Die Musik muss zu den Worten passen, mein Herr. Man hat mich da vor kurzem eins gelehrt. Warten Sie mal. Ja, wie war es denn gleich? Meiner Treu, ich weiß es nicht. Es war was von einem Hammel. Einem Hammel? Ja, halt. So war's. Ich dachte von Janettchen, sie wär so schön wie zahm. Ich dachte mir, das Mädchen wär sanft wie ein junges Lamm. Doch ach und weh, wie bald, sah ich mit bitterm Schmerz. Der Tiger selbst im Wald hat kein so hartes Herz. Ist das nicht allerliebst? Ganz reizend. Und Sie tragen es meisterhaft vor. Und ohne Musik studiert zu haben. Und doch sollten Sie das tun. Ebenso wie tanzen lernen. Das sind Künste, die aufs Engste zusammengehören. Und die den Geist des Menschen für das Schöne empfänglich machen. Studieren die vornehmen Leute Musik? Gewiss, mein Herr. Alle. So will ich es auch. Ich weiß nur nicht, welche Stunde ich dafür ansetzen soll. Denn außer dem Fechtmeister, der mir Unterricht erteilt, habe ich mir noch einen Philosophen bestellt, der heute früh antreten soll. Philosophie ist schon was wert, aber die Musik, Herr, die Musik... Musik und Tanz. Musik und Tanz, das ist es, worauf es vor allem ankommt. Wenn sich der Tanz mit der Musik verbindet, ist die Wirkung noch größer. Sie werden etwas sehr Hübsches zu sehen bekommen in dem kleinen Ballett, das wir für Sie eingeübt haben. Dann halten Sie sich bereit. Die Dame, der das alles gelten soll... will mir die Ehre erweisen, heute bei mir zu dinieren. Es ist alles bereit. Aber mein Herr, das ist noch nicht genug. Ein Mann wie Sie, der so vornehm ist und so kunstverständig, pflegt jeden Mittwoch oder Donnerstag Konzerte in seinem Hause zu veranstalten. Machen die feinen Leute das? Gewiss, mein Herr, alle. So will ich es auch tun. Ist das schön? Aber natürlich. Lassen Sie uns nur machen. Vergessen Sie nicht, mir gleich Ihre Leute für die Tafelmusik zu schicken. Sie werden zufrieden sein, auch mit einigen Menuetts, die Ihnen vorgeführt werden sollen. Ah, Menuett? Das ist mein Fall. Da sollen Sie mich mal tanzen sehen. Vorwärts, Meister. Wollen wir? Natürlich. Ihren Hut, Monsieur, wenn es beliebt. Ausgangsstellung bitte. Richten Sie sich auf. Den Körper gerade, den Kopf hoch. Die Augen geradeaus, ein Lächeln auf die Lippen. Ja, ist gut so, gut so, gut so. Dritte Position, dritte. Fußspitze nach außen, Schultern etwas zurück. Zurück die Schultern. Das Knie leicht anheben, ohne festhalten, ohne festhalten. So, die Brust raus. Ja, die Brust, Monsieur, nicht den Bauch. Heben Sie den rechten Arm. Die Hand ausgestreckt, die Finger leicht gekrümmt, lächeln Sie, lächeln. Gut, gut, gut, gut. Das ist das, was wir Grazie nennen. Nun einen Schritt ansetzen nach rechts, dann nach links, Arme in Schulterhöhe, heiter, das Gesicht heiter, nicht so verkrampft. Sie müssen Ihrer Partnerin stets ein lächelndes Gesicht zeigen. Sehen Sie so, Madame. Und jetzt mache ich es Ihnen einmal vor, zur Auffrischung des Gedächtnisses. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la. So, jetzt Sie, Monsieur. La la la la la la. Verbeugung, Heiterkeit. La la la. La, das rechte Bein, la, la, la, la. Jetzt wir beide zusammen. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Oh nein, betrachten Sie mich, Monsieur. Geben Sie sich Haltung, gerade den Körper. Kinn in Schulterhöhe. So, jetzt Bewegung. Frei, los. La, la, la. Takt halten. Kopf hoch und gerade. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Jetzt. Ihre Dame angeblich. Zärtlich grüßen Sie, lächeln, lächeln. Bravo, Monsieur, man kann es nicht besser machen. Es gibt nichts Schöneres. Gnädiger Herr, Ihr Fechtmeister. Er soll eintreten und mir Unterricht geben. Sie sollen mich fechten sehen. Bitte, mein Herr, Ihr Rapier. Danke. Erst die Verbeugung. Mhm. Körper gerade halten. Etwas nach dem linken Schenkel geneigt. Beine nicht so spreizen. Füße auf einer Linie. Handgelenk gegen die Hüfte gekehrt. Degenspitze in Schulterhöhe. Arm nicht so krampfen. Linke Hand in Augenhöhe. Linke Schulter senken. Kopf gerade. Festen Blick. Schritt vor. Körper ruhig halten. Schlagen Sie jetzt die Quart und parieren Sie. Eins, zwei. Erholen. Noch einmal. Fest auftreten. Sprung zurück. Wenn Sie schlagen, Herr, muss der Degen vorausgehen und der Rumpf zurückgebogen werden. Eins, zwei. Schlagen Sie jetzt die Terz und parieren Sie. Schritt vor. Körper gerade. Noch einen Schritt. Zustoßen. Eins, zwei. Noch einmal. Eins, zwei. Sprung zurück. Aufgepasst, Herr. Aufgepasst. Aufgepasst. Sie machen es wunderbar. Wie ich Ihnen schon sagte, die ganze Kunst läuft auf zweierlei hinaus. Hiebe austeilen und keine bekommen. Und wie ich Ihnen bereits gestern zeigte, es ist unmöglich, getroffen zu werden, wenn Sie den Degen Ihres Gegners aus der Linie Ihres Rumpfes schlagen. Und dazu bedarf es nur einer kleinen Bewegung des Handgelenks. So kann man, ohne tapfer zu sein, seinen Mann mit Sicherheit erstechen, ohne erstochen zu werden. Bestimmt. Habe ich es Ihnen nicht vorgeführt? Jawohl. Sie sehen daraus, wie hoch die Fechtkunst über allen anderen überflüssigen Künsten steht. Als da sind Tanz, Musik... Nicht so hitzig, Herr Degenschwenker. Reden Sie mit mehr Respekt von der Tanzkunst. Lernen Sie den Wert der Musik höher schätzen. Das sind ja kuriose Herrschaften, die Ihre Kunst mit der meinen vergleichen wollen. Sieh doch einer den Wichtigtuer. Ja, diesen Angeber. Sie, kleiner Tanzmeister, ich will Sie noch hopsen lassen. Und Sie, mein kleiner Musikus, werden mir ganz wunderbar singen. Sie Eisenfresser, ich werde Sie noch meine Kunst lehren. Sind Sie verrückter Tanzmeister, sich mit Ihnen Streit einzulassen? Er schlägt die Terz und die Quart und demonstriert Ihnen, wie man einen Menschen totsticht. Ich pfeife auf seine Demonstration und Terz nicht und Quart. So was? So ein kleiner Frech. Ich bitte Sie, Herr Fechtmeister. Das will sich aufs hohe Pferd setzen. Ach, Herr Tanzmeister. Wenn ich mich auf Sie stürze. Sachte, sachte. Wenn ich Hand an Sie lege. Ruhe. Sie sollen mir Dresche besehen. Um Gottes Willen. Ich versohle Sie. Erbarmen Sie sich. Er soll uns Rede stehen. Um Himmels Willen. Halten Sie ein. Guten Morgen, Monsieur Jourdain. Ach, Herr Philosoph, Sie kommen im rechten Augenblick mit Ihrer Philosophie. Stiften Sie Frieden zwischen den Leuten da. Was gibt es denn? Was ist los, meine Herren? Sie sind in Wut geraten über den Wert Ihrer Künste, sagen sich in Urin und wären fast handgemein geworden. Ich bitte Sie, meine Herren, darf man sich denn so hinreißen lassen? Haben Sie den gelehrten Traktat von Seneca über den Zorn nicht gelesen? Gibt es etwas Gemeineres und Schändlicheres als diese Leidenschaft, die aus dem Menschen ein wildes Tier macht? Wie, Herr? Er beleidigt uns beide, indem er die Tanzkunst schmäht und die Musik. Ein weiser Mann steht über allen Beleidigungen. Die erhabene Antwort, die man darauf geben soll, heißt Mäßigung und Geduld. Diese Kerle haben es gewagt, ihre Kunst der meinen gleichzustellen. Muss sie das so erregen? Man soll nicht um Rang und leeren Ruhm streiten. Was uns wirklich voneinander unterscheidet, ist einzig die Weisheit und die Tugend. Ich erkläre ihm, dass der Tanz eine Wissenschaft ist, die man gar nicht genug ehren kann. Und ich erkläre, dass die Musik eine Wissenschaft ist, die zu allen Zeiten hochgeschätzt worden ist. Und ich sage, dass die Wissenschaft des Waffengebrauchs die schönste und wichtigste von allen ist. Und was wäre dann die Philosophie? Ich finde es von allen dreien reichlich unverschämt, schamlos als Wissenschaft zu bezeichnen, was nicht einmal den Armen Kunst verdient, was einfach zum elenden Handwerk der Gladiatoren, Bänkelsänger und Gaukler gehört. Hund von einem Philosophen! Du jämmerlicher Pedant, Schulfuchs! Was? Ihr Schuft! Herr Philosoph! Ihr infames Lückengesinger! Herr Philosoph! Verdammtes Vieh! Meine Herren! Schamlos! Herr Philosoph! Der Teufel soll dich Esel reiten! Meine Herren! Herr Philosoph! Mein Herr! Herr Philosoph! Meine Herren! Herr Philosoph! Och, prügelt euch doch, so viel ihr wollt. Ich kann nichts dazu tun. Ihr würdet mir nur meine Kleider zerfetzen. Es wäre Wahnsinn, mich hineinzumischen, nur um selber Hebe zu kriegen. Fangen wir nun mit dem Unterricht an. Mein Herr, ich bin tief betrübt über die Schläge, die Sie bekommen haben. Das hat nichts zu bedeuten. Ein Philosoph muss sich mit den Dingen abfinden. Ich will gegen Sie eine Satire im Stil des Juvenal verfassen, die kein gutes Haar an Ihnen lässt. Genug davon. Was wollen Sie lernen? Alles, was ich irren kann. Ich möchte so gern ein Gelehrter werden. Und ich bin verzweifelt, dass mein Vater und meine Mutter mich nicht alle Wissenschaften studieren ließen, als ich noch jung war. Das ist ein vernünftiges Begehren. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Verstehen Sie das? Sie können doch gewiss Latein. Ja, aber tun Sie so, als ob ich es nicht könnte. Erklären Sie mir, was das bedeutet. Das heißt so viel wie, ohne Wissenschaft ist das Leben gleichsam ein Abbild des Todes. Dies Latein ist recht vernünftig. Haben Sie nun schon einige Vorkenntnisse? Beherrschen Sie die Anfangsgründe der Wissenschaft? Freilich, freilich, ich kann lesen und schreiben. Naja, womit sollen wir nun beginnen? Soll ich Sie erst in die Logik einführen? Was ist denn diese Logik? Die Lehre von den drei Operationen des Geistes. Was sind das für drei geistliche Operationen? Die erste, die zweite und die dritte. Aha. Die erste, richtig verstehen, mit Hilfe der Universale. Die zweite, richtig urteilen, mit Hilfe der Kategorien. Die dritte, richtige Schlüsse ziehen, mit Hilfe der Figuren. Barbara Celarentari Ferio Baralipton. Barbara Celarentari. Das sind mir zu knifflige Wörter. Diese Logik passt mir nicht. Nimm mir etwas anderes, Netteres. Wollen Sie Moral studieren? Moral? Ja. Was lehrt denn diese Moral? Sie handelt vom Glück. Sie lehrt die Menschen, ihre Leidenschaften beherrschen. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin je zornig wie alle Teufel zusammen. Und da soll mich keine Moral zurückhalten. Ich will meine Wut austoben, wenn sie mal über mich kommt. So wollen Sie vielleicht Physik studieren. Physik? Was besingt denn diese? Die Physik belehrt uns über die Vorgänge in der Natur und die Eigenschaften der Körper. Sie handelt von der Natur der Elemente, der Metalle, der Mineralien, der Steine, der Pflanzen und der Tiere und erklärt uns die Entstehung der Meteore, Regenbogen, Irrlichter, Kometen, Blitze, Donner, Gewitter, Regen, Schnee, Hagel, Winde und Stürme. Dabei ist mir zu viel Krach und Bums. Was soll ich Sie denn lehren? Lehren Sie mich Orthographie. Sehr gern. Um den Gegenstand philosophisch zu behandeln, müssen wir mit einer genauen Kenntnis der Natur, der Buchstaben und der verschiedenen Art ihrer Aussprache beginnen. Und nun muss ich Ihnen sagen, dass wir die Buchstaben einteilen in Vokale oder Selbstlauter, so genannt, weil sie selbstständigen Lautwert haben, und Konsonanten oder Mitlauter, so genannt, weil sie nur mit den Vokalen ertönen und nur die verschiedenen Artikulationen der Stimme bedingen. Es gibt 5 Vokale. A, E, I, O, U. Das verstehe ich. Der Laut A wird gebildet, indem man den Mund weit aufmacht. A. A. A. Ja. Ja! Der Laut E wird gebildet, indem man den Unterkiefer dem Oberkiefer nähert. A-I. A-I. A-I. Jawohl! Ach, ist das schön. Beim Laut I werden die beiden Kiefer einander noch mehr genähert und zugleich die beiden Mundwinkel bis zu den Ohren hingezogen. A-I. A-I. I, I, stimmt! Es lebe die Wissenschaft! Der Laut O wird gebildet, indem man den Mund wieder öffnet und die Lippen von beiden Seiten, von oben und unten, einander nähert. O. O. O. Nichts kann richtiger sein. A, I, O, I, O, I. Das ist wunderbar. I, O, I, O. Der geöffnete Mund bildet einen kleinen Kreis, der dem Schriftzeichen O entspricht. Sie haben recht. O. Ach, wie schön ist es, etwas zu wissen. Der Laut U wird gebildet, indem man die Zähne einander nähert, ohne dass sie sich ganz berühren, und die Lippen lang zieht, sie einander ebenfalls nähernd, ohne dass sie sich berühren. U. U. U. Ach, nichts ist glaubhafter. Ihre Lippen ziehen sich in die Länge, als wollten sie ein schiefes Maul machen. Daher kommt es, dass wenn Sie jemandem ein Gesicht schneiden und sich über ihn lustig machen wollen, Sie nur U zu sagen brauchen. U, Ja, so ist es. Ach, dass ich das alles nicht schon früher gelernt habe, dann wüsste ich es jetzt. Morgen nehmen wir die übrigen Buchstaben vor, nämlich die Konsonanten. Ich empfehle... Herr Philosoph, ich muss Ihnen noch ein Geständnis machen. Ich bin verliebt in eine sehr vornehme Dame. Und Sie sollen mir helfen, ihr etwas in einem kleinen Billett zu schreiben, das ich ihr zu Füßen legen will. Sehr gern. Das wäre doch galant, nicht wahr? Ganz sicher. Sollen es Verse sein? Nein, nein, nein, keine Verse. Also Prosa? Nein, nein, weder Prosa noch Verse. Eins von beiden muss es aber sein. Warum? Weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, seine Gedanken auszudrücken, als den Vers oder die Prosa. Gibt es nur Prosa oder Verse? Ja, mein Herr, alles, was nicht Prosa ist, sind Verse und alles, was nicht Verse sind, ist Prosa. Wenn wir sprechen, was ist denn das? Das ist Prosa. Wie? Wenn ich sage, Nicole, bring mir meine Pantoffeln und gib mir die Nachtmütze, das ist Prosa? Jawohl, mein Herr. Meiner Treu, da rede ich nun schon mehr als 40 Jahre lang Prosa, ohne es zu wissen. Ich will nun in jenem Billett schreiben, schöne Marquise, ihre schönen Augen machen mich vor Liebe sterben. Ich möchte aber, dass dies in einer galanten Manier ausgedrückt wird, dass es sich hübsch macht. Man könnte vielleicht sagen, das Feuer ihrer Augen verbrenne ihr Herz zu Asche. Sie litten um ihretwillen Tag und Nacht unter der Gewalt. Nein, nein, nein, das alles mag ich nicht. Ich will nur, was ich Ihnen gesagt habe. Schöne Marquise, ihre schönen Augen machen mich vor Liebe sterben. Man könnte es immerhin etwas ausschmücken. Nein, sag ich, ich will nur diese Worte im Billett haben. Aber modisch gewendet, schön arrangiert, wie sich's gehört. Sie sollen mir sagen, wie man das auf verschiedene Art ausdrücken kann. Man kann die Worte so fassen, wie Sie es zuerst getan haben. Schöne Marquise, ihre schönen Augen machen mich vor Liebe sterben. Oder vor Liebe sterben machen mich schöne Marquise, ihre schönen Augen. Oder ihre schönen Augen machen vor Liebe, schöne Marquise, mich sterben. Oder sterben, schöne Marquise, machen vor Liebe mich ihre schönen Augen. Oder ihre schönen Augen sind's, schöne Marquise, die mich vor Liebe sterben machen. Welche von allen diesen Wendungen ist nun aber die beste? Ihre erste. Schöne Marquise, ihre schönen Augen machen vor Liebe mich sterben. Da habe ich noch gar nicht studiert und es gleich auf Anhieb richtig gemacht. Ich danke Ihnen von Herzen und bitte Sie, morgen früh wiederzukommen. Ich werde nicht ermangeln. Schöne Marquise, Ihre schönen Augen. Lakai? Gnädiger Herr. Ist mein Anzug noch immer nicht gebracht? Nein, gnädiger Herr. Dieser verdammte Schneider lässt mich warten an einem Tag, an dem ich so viel zu tun habe. Ich platze vor Wut. Wenn ich ihn jetzt hier hätte, diesen Lumpenkerl von Schneider, diesen Hund von Schneider, diesen Schwindler von Schneider. Da ist er schon. Monsieur Jourdain. Ach, da sind Sie endlich. Ich wäre schon fast in Zorn geraten. Ich konnte nicht früher kommen. Ich hatte 20 Gesellen an Ihren Anzug gesetzt. Sie haben mir so enge Strümpfe geschickt, dass ich sie nur mit größter Mühe habe anziehen können. Und zwei Maschen sind schon aufgegangen. Sie werden sich noch sehr dehnen. Ja, wenn ich alle Maschen aufgerissen habe. Sie haben mir auch Schuhe machen lassen, die mich höllisch drücken. Keineswegs, Herr. Wie? Keineswegs? Nein, Sie drücken gar nicht. Ich sage Ihnen aber, Sie drücken. Das bilden Sie sich nur ein. Ich bilde es mir nicht ein, denn ich fühle es. Und sind mir schöne Ausreden. Bitte, hier ist das feinste Hofgewand. Wunderbar kombiniert. Eine Meisterleistung, ein ernstes Festkleid schaffen, das nicht schwarz ist. Was ist denn das? Sie haben die Blumenborte unten angesetzt? Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie sie oben haben wollten. Muss man das erst sagen? Natürlich. Alle vornehmen Herren tragen sie so. Die vornehmen Herren haben die Blumen unten? Ja, mein Herr. So, dann ist es gut. Wenn Sie wünschen, kann ich sie auch oben ansetzen. Nein, nein. Sie brauchen nur zu befehlen. Nein, sag ich, Sie haben es richtig gemacht. Finden Sie, dass der Anzug mir gut steht? Sie fragen noch. Und sind die Perücke und die Federn so richtig? Alles tadellos. Herr Schneidermeister, Sie tragen ja einen Anzug aus demselben Stoff, aus dem Sie mir meinen letzten gemacht haben. Ich habe ihn gleich erkannt. Ich fand den Stoff so schön, dass ich mir auch einen Anzug daraus machen wollte. Gewiss, aber Sie brauchten ihn nicht aus meinem Stoff zu machen. Wollen Sie das Kleid anziehen? Ja, geben Sie her. In einen Augenblick, das geht nicht so einfach. Ich habe meine Leute mitgebracht, die Sie anziehen sollen. Hey da, herein, ihr Leute. Legt dem Herrn sein neues Gewand an, so wie ihr es bei vornehmen Herrschaften macht. Ja, Meister. Darf ich bitten, Monsieur Jourdain? Ja? So. Jetzt bitte. Ja. So. Prachtvoll. Danke. Fertig? Ja, fertig. Edler Herr. Edler Herr? So kommt's, wenn man sich vornehm kleidet. Gehst du immer nur bürgerlich angezogen, dann redet dich kein Mensch mit edler Herr an. Hier etwas für den edlen Herrn. Euer Gnaden, Sie verpflichten uns zu größten Dank. Euer Gnaden? Oh. Warte etwas, lieber Freund. Euer Gnaden verdient was. Euer Gnaden, das will schon was sagen. Da nehmt ihr was. Seine Gnaden euch spendet. Euer Gnaden, wir werden trinken auf das Wohl eurer Exzellenz. Oh. Exzellenz. Wartet, geht noch nicht weg. Exzellenz. Wahrhaftig, wenn er jetzt noch Eure Hoheit sagt, bekommt er die ganze Börse. Dafür meine Exzellenz. Euer Gnaden, wir danken Ihnen untertänigst für Ihren Großmut. Gott sei Dank. Ich hätte ihm sonst alles geben müssen. Danke, meine guten Freunde. Wir haben zu danken. Leben Sie wohl. Euer Gnaden. Exzellenz. Lakaien? Was wünscht der gnädige Herr? Ihr begleitet mich jetzt in die Stadt. Ich will meinen neuen Anzug sehen lassen. Und dass ihr dicht hinter mir hergeht, damit die Leute sehen, dass ihr zu mir gehört. Ja, gnädiger Herr. Und holt mir die Nicole. Ich habe ihr einige Befehle zu erteilen. Ja, gnädiger Herr. Lasst nur. Da kommt sie schon. Nicole? Zu dienen? Pass auf. Was soll das Gefeixe? Was fällt der Narren ein? Och, wie sie ausstaffiert sind. Was sagst du? Och, du lieber Gott. Bist du verrückt? Machst du dich über mich lustig? Herr, ich kann mich nicht beherrschen. Hörst du nicht auf? Och, Herr, ich bitte um Verzeihung, aber Sie sind so komisch, dass ich lachen muss. So eine Frechheit. Sie sehen zu putzig aus. Also wenn du noch einmal lachst, so kriegst du eine Backpfeife, wie sie noch nie ein Mensch gezogen hat. Ja, Herr, es ist schon vorüber. Ich lache nicht mehr. Du, sieh dich nur vor. Was? Jetzt musst du mir aber sofort... Du kehrst mir sofort ins Haus. Immer noch? Och, Herr, schlagen Sie mich lieber, aber lassen Sie mich noch herzenslos lachen. Das ist schon verzweifeln. Um Gottes Willen, Herr. Ich flehe Sie an, lassen Sie mich lachen. Wenn ich dir sage... Oh, Herr, ich platze, wenn ich nicht lache. Hat man je so ein freches Weibstück gesehen, das mir blöd ins Gesicht war, statt meine Befehle entgegenzunehmen? Was soll ich denn tun? Du sollst das Haus säubern für die Gesellschaft, die ich erwarte. Oh, verdammtes Frauenzimmer. Ach, meiner Treu, nun mag ich auch gar nicht mehr lachen. Denn alle ihre Gesellschaften machen hier so viel Unordnung, dass dies eine Wort genügt, um mir die Laune zu verderben. Was soll ich deinetwegen meine Tür vor aller Welt verschließen? Sie sollen es wenigstens vor gewissen Leuten. Da kommt Madame. Sieh, Frau. Das sind mir ja schöne Neuigkeiten. Was soll nun wieder dieser Aufputz, mein Herr Gemahl? Wollen Sie von allen Leuten ausgelacht werden? Nur Dummköpfe und Närrinnen werden sich über mich lustig machen, Madame. Die ganze Welt lacht über Ihre Faxen. Wer ist die ganze Welt? Diese Welt ist eine Welt, die Verstand hat und klüger ist als Sie. Ich für meine Person bin empört über das Leben, das Sie jetzt führen. Ich erkenne unser Haus nicht wieder. Es ist, als wäre hier jeden Tag Karneval. Vom frühen Morgen an geht der Radau mit den Geigern und Sängern los. Die ganze Nachbarschaft ist ja schon aufgebracht. Madame hat ganz recht. Ich kann das Haus nicht mehr sauber halten bei den vielen Leuten, die hier ein- und ausgehen. Die haben Füße, die den ganzen Dreck aus allen Stadtvierteln hierher schleppen. Na, meine liebe Nicole, für einen Bauerntrampel hast du ja ein sehr gewandtes Maulwerk. Nicole hat ganz recht. Sie ist viel vernünftiger als mein Herr Gemahl. Ich möchte wissen, was Sie in Ihrem Alter noch mit einem Tanzmeister anfangen wollen. Und mit diesem Ungetüm vom Fechtmeister, bei dessen Tritten das ganze Haus wackelt und die Steinfliesen im Flur locker werden. Jetzt seid mir beide still, Herren wie Dienerin. Wollen Sie tanzen lernen für die Zeit, wo die Beine nicht mehr parieren? Gedenken Sie, jemand umzubringen? Schweizackig! Ihr versteht alle beide nichts. Ihr wisst ja meine Gründe nicht. Sie sollten lieber dran denken, Ihre Tochter zu verheiraten. Sie ist jetzt in dem Alter. Ich werde an die Heirat meiner Tochter denken, wenn sich eine passende Partie bietet. Ich muss aber auch daran denken, nützliche Dinge zu lernen. Ich habe gehört, Madame, dass er heute noch einen Philosophen hat kommen lassen, um die Suppe zu würzen. Freilich. Ich muss Geist haben. Ich muss mich mit vornehmen Leuten unterhalten können. Wollen Sie nicht, so alt Sie sind, nächstens noch in die Schule gehen, um sich da prügeln zu lassen? Warum nicht? Lieber Gott, wenn es dir doch gefiele, dass ich sofort vor aller Welt Prügel kriegte, wenn ich dann alles wüsste, was man in der Schule lernt. Wahrhaftig, das würde Ihnen schon Beine machen. Ganz sicher. Und das soll alles nötig sein, um Ihr Haus gut zu verwalten? Selbstverständlich. Ihr redet alle beide wie das dumme Vieh. Man muss sich eurer Unwissenheit schämen. Wissen Sie zum Beispiel, was Sie jetzt sprechen? Ja, ich weiß, dass alles ganz richtig ist, was ich sage, und dass Sie leben sollten wie ein vernünftiger Mensch. Das meine ich nicht. Ich frage Sie, was die Worte sind, die Sie jetzt sprechen. Es sind sehr gescheite Worte. Ihr Benehmen ist es aber ganz und gar nicht. Davon rede ich nicht. Ich frage Sie, was ich jetzt mit Ihnen rede. Was ich in diesem Augenblick zu Ihnen sage, was ist das? Blödsinn. Ach, nicht doch! Das meine ich nicht. Was wir beide jetzt sprechen, die Sprache, die wir in diesem Augenblick reden. Wie? Wie nennt man das? Man kann es nennen, wie man will. Prosa ist das, Ignoranten. Prosa? Ja, Prosa. Alles, was keine Verse sind, ist Prosa. Und alles, was keine Prosa ist, sind Verse. Ja, sowas muss man studiert haben. Und du, Nicole, weißt du, wie man ein U ausspricht? Wie? Was machst du, wenn du U sagst? Was? Ich sag mal U, damit es dir klar wird. Gerne. U. Was machst du da? Ich sage U. Ja, aber wenn du U sagst, was machst du dabei? Ich mache, was sie mir befehlen. Furchtbar, sich mit solchen Idioten plagen zu müssen. Du ziehst die Lippen lang und näherst den Oberkiefer dem Unterkiefer. So. U. Siehst du, ich mache ein schiefes Maul. U. Das ist schön. Bewundernswert. Und wieder ganz anders ist es, wenn man O sagen will oder I oder E. Und was soll all dieser Blödsinn? Wozu kann uns das verhelfen? Das ist zum Verzweifeln mit diesen dummen Weibern. Sie sollten all diesen Leuten mit ihren Narrenposten die Tür weisen. Vor allem dem langen Kerl, dem Waffenmeister, der mir das ganze Haus verdreckt. Was? Der Waffenmeister bringt dich so in Wut? Du sollst deine Frechheit gleich büßen. Warte nur. Wo sind denn meine Rapiere? Da, nimm du auch eins. Rapier? Ja, pass jetzt auf, halt dich gerade. Wenn man eine Quart schlägt, hat man so zu machen. Und wenn man eine Terz schlägt, dann so. Aha. Das ist das Mittel, nie geschlagen zu werden. Und ist das nicht schön, seines Lebens sicher zu sein, wenn man sich mit jemand schlägt? Los, wollen wir mal sehen? Schlag zu! Kann mir recht sein. Ah, hallo! Sachte! Heute dich der Teufel, du Lärm! Sie sagen doch, ich soll zuschlagen. Aber du schlägst die Terz vor der Quart und hast keine Geduld abzuwarten, bis ich pariere. Sie sind verrückt, mein Herr Gemahl, mit Ihren Fantasien. Und das alles... Seit Sie nur noch darauf bedacht sind, mit Leuten von Adel zu verkehren. Wenn ich mit Edelleuten verkehre, weiß das nur, dass ich Verstand habe. Und jedenfalls ist das schöner, als sich mit Ihren Bürgersleuten abzugeben. Wahrhaftig, Sie haben viel profitiert durch den Verkehr mit diesem famosen Herrn Grafen, in den Sie ganz verliebt sind. Genug überlegen Sie, ehe Sie reden. Wissen Sie denn, Madame, dass Sie gar nicht wissen, von was Sie reden? Wenn sie von ihm redet. Das ist ein Mann, der mit dem König so spricht, wie ich hier mit ihm. Ist es nicht eine große Ehre für mich, wenn man eine so hohe Person so häufig zu mir kommen sieht? Einen Mann, der mich behandelt, als wäre ich seinesgleichen? Er ist zu mir von einer Güte, die sich gar nicht beschreiben lässt. Jawohl, er ist so gütig zu Ihnen und zieht Ihnen das Geld aus der Tasche. Und ist es nicht eine Ehre, einem Mann von so hohem Rang Geld leihen zu dürfen? Und was kann ich mehr tun für einen Herrn, der mich seinen lieben Freund nennt? Und was tut dieser Herr für Sie? Dinge, über die man staunen würde, wenn man sie wüsste. Nämlich? Schluss! Ich kann mich nicht darüber auslassen. Wenn ich ihm Geld geliehen habe, so wird er es mir zurückgeben. Und zwar in ganz kurzer Zeit. Ja, warten Sie nur. Gewiss, hat er es mir nicht versprochen? Ja, ja, er wird schon nicht ermangeln, es zu vergessen. Er hat es bei seiner Ehre als Edelmann geschworen. Dummes Zeug. Mein Gott, Frau, sind Sie eigensinnig. Ich sage Ihnen doch, er hält sein Wort. Ich bin dessen ganz sicher. Und ich bin ebenso sicher, dass er es nicht hält und dass all seine Liebenswürdigkeit Sie nur kirre machen soll. Schweigen Sie, da kommt er. Der hat uns gerade noch gefehlt. Vielleicht will er Sie wieder anpumpen. Wenn ich ihn bloß sehe, vergeht mir schon der Appetit. Schweigen Sie, sag ich Ihnen. Mein lieber Freund, Herr Jourdain, wie geht es Ihnen? Sehr gut, mein Herr. Und stets zu Ihren Diensten. Und Madame Jourdain, wie geht es ihr? Madame Jourdain, geht es so, wie es ihr gehen kann? Was sehe ich, Herr Jourdain? Sie sind ja hochelegant gekleidet. Allerdings. Sie machen sich vortrefflich in diesem Gewand. Wir haben keine jungen Leute bei Hofe, die besser aussehen als Sie. Er kratzt ihn da, wo es ihn juckt. Mhm. Drehen Sie sich mal um. Gerne. Mhm. Ganz ausgezeichnet. Jawohl, von hinten gerade so blöde wie von vorn. Ich konnte es gar nicht erwarten, Sie zu sehen. Sie sind der Mann, den ich auf dieser Welt am höchsten schätze. Und ich habe noch heute früh in den Gemächern des Königs von Ihnen gesprochen. Sie erweisen mir zu viel Ehre, Herr. Hören Sie, Frau? In den Gemächern des Königs. Mein Herr, ich bin Ihr Diener. Und ich bin, wie Sie wissen, Ihr Schuldner. Ja, das wissen wir ganz genau. Sie haben mir in großmütigster Weise mehrmals Geld geliehen und haben mich dadurch zu allergrößten Dank verpflichtet. Mein Herr, Sie scherzen. Ich aber weiß zurückzugeben, was man mir geliehen hat. Ja, ich zweifle nicht daran, mein Herr. Ich will jetzt reinen Tisch machen. Ich bin gekommen, um mit Ihnen abzurechnen. Madame, sehen Sie Ihre Frechheit nun ein? Ich bin ein Mann, der es liebt, seine Schulden möglichst schnell zu liquidieren. Habe ich es nicht gesagt? Sehen wir einmal zu, was ich Ihnen schulde. Na also, Sie mit Ihrem lächerlichen Argwohn. Erinnern Sie sich genau, was Sie mir geliehen haben? Ich glaube, ja. Hier habe ich es mir notiert. Das erste Mal gab ich Ihnen 200 Louis. Stimmt. Danach 120. Ganz recht. Und nochmals 140. Jawohl. Diese drei Beträge machen zusammen 460 Louis. Das sind 5060 Livres. Die Rechnung stimmt, 5060 Livres. Ferner 1832 Livres an Ihren Hutmacher. Richtig. 2780 Livres an den Schneider. Ja. 4.379 Livres, 12 Sous an den Kaufmann. Richtig, 12 Sous, stimmt genau. Und 1.780 Livres, 7 Sous an den Sattler. Alles in Ordnung, was macht das zusammen? Summa summarum 15.800 Livres. Ganz genau, 15.800 Livres. Haben Sie die Güte, mir noch 200 Louis d'Or zu geben, so macht das insgesamt 18.000 Livres, die ich Ihnen in kürzester Zeit zurückzahle. Nun, habe ich es nicht vorausgesagt? Macht es Ihnen Schwierigkeiten, mir den Betrag vorzuschießen? Oh, keineswegs. Der Mann macht Sie zur melkenden Kuh. Wenn es Sie geniert, versuche ich es anderweitig. Nein, mein Herr, er nein. Kommt nicht eher zur Ruhe, als bis er Sie ruiniert hat. Sie verstehen. Sie brauchen es nur zu sagen, wenn Sie Bedenken haben. Aber ganz und gar nicht. Er saugt Sie aus, bis zum letzten Zug. Sollen Sie endlich den Mund halten? Ich kenne eine Menge Leute, die es mir gern leihen. Da Sie aber mein bester Freund sind, glaubte ich Ihnen Unrecht zu tun, wenn ich jemand anders anginge. Zu viel Ehre, mein Herr, zu viel Ehre. Ich bringe die Sache gleich in Ordnung. Wie? Sie wollen ihm noch mehr geben? Ja, was denn sonst? Kann ich einen Mann von so hoher Stellung abweisen, der noch heute früh von mir im Gemach des Königs gesprochen hat? Gehen Sie nur, Sie leichtgläubiger alter Narr. Was fehlt Ihnen, Frau Jourdain? Sie schauen so traurig drein. Mir fehlt nichts als jemand, der gewissen Leuten den Kopf zurechtsetzt. Und Ihr Fräulein Tochter? Wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Sie ist da, wo sie ist, ganz gut untergebracht. Wie geht es ihr denn? Immer noch auf zwei Beinen. Apropos Beine. Wollen Sie sich nicht in diesen Tagen das Ballett anschauen, das am königlichen Hofe aufgeführt wird? Und eine sehr heitere Komödie? Wir haben Grund genug zum Lachen. Grund genug! Hier sind 200 Louisdor abgezählt. Ich versichere Sie, Herr Jourdain, dass ich darauf brenne, Ihnen einen Dienst bei Hofe zu erweisen. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet. Wenn Frau Jourdain die Aufführung beim König zu sehen wünscht, könnte ich ihr die besten Plätze im Saal verschaffen. Frau Jourdain küsst Ihnen die Hand. Nicole! Wie ich Ihnen in meinem Briefchen schon angekündigt, kommt unsere schöne Marquise gleich hierher zum Ballett und zum Essen. Und ich habe sie endlich überredet, das Geschenk anzunehmen, das Sie ihr zugedacht haben. Gehen wir etwas beiseite. Ich habe Sie 8 Tage lang nicht gesehen und konnte Ihnen nichts Neues berichten über den Diamanten, den Sie mir eingehändigt hatten, damit ich ihn in Ihrem Namen der Marquise verehre. Das kam aber nur daher, weil es mir unglaubliche Mühe kostete, die Bedenken der Dame zu überwinden. Erst heute hat sie sich entschlossen, das Geschenk anzunehmen. Wie findet sie es denn? Wunderbar. Ich müsste mich sehr irren, wenn die Schönheit dieses Diamanten ihr Herz nicht ganz für sie gewonnen hätte. Der Himmel gebe es. Nicole, wenn er erst einmal mit ihm zusammen ist, kommt er nicht mehr von ihm los. Ich habe sie den Wert dieses Geschenkes und die Größe ihrer Liebe schätzen gelernt. Ihre Güte, mein Herr, überwältigt mich. Ich bin in größter Verlegenheit, da ich sehe, wie ein Mann von ihrer Bedeutung sich herablässt, so viel für mich zu tun wie sie. Sie scherzen. Ist es unter Freunden brauch, solche Bedenken zu hegen? Und würden Sie für mich nicht ebenso viel tun, wenn sich eine Gelegenheit böte? Oh, gewiss und von ganzem Herzen. Oh, Nicole, wie zuwider mir dieser Mensch ist. Ich für meine Person bin zu allem bereit, wenn es gilt, einem Freund zu dienen. Nun Sie mir gestanden haben, welch heiße Glut die liebenswürdige Marquise in Ihnen entfacht hat, sehen Sie, wie ich ohne weiteres mich hergebe, Ihrer Liebe behilflich zu sein. Das ist wahr. Ihre Güte beschämt mich. Wird er nicht endlich gehen? Sie passen gut zueinander. Sie haben den richtigen Weg gefunden, Ihr Herz zu rühren. Die Frauen haben es gern, wenn wir uns für sie in Ausgaben stürzen. Ihre häufigen Serenaden, ihre wiederholten Blumenspenden, dies prächtige Feuerwerk auf dem Wasser, der Diamant, den sie ihr geschickt haben. Das alles spricht mehr zugunsten ihrer Liebe als alle Worte, die sie ihr sagen können. Ich scheue keine Kosten, um den Weg zu ihrem Herzen zu finden. Eine Frau von Adel hat für mich einen zauberhaften Reiz. Was reden die bloß miteinander? Nicole, geh ganz sachte ein bisschen näher und horche. Ja. Die Freude ihres Anblicks wird ihnen alsbald zuteil werden und sie werden Zeit genug haben, ihre Augen zu weiden. Um ganz ungestört zu sein, habe ich verfügt, dass meine Frau bei ihrer Schwester speist. Und da soll sie auch den ganzen Nachmittag bleiben. Da haben Sie ganz recht getan, Ihre Frau wäre uns nur im Wege. Ich habe für Sie dem Koch die nötigen Anweisungen gegeben und auch für alles gesorgt, was zum Ballett gehört. Es ist meine Schöpfung. Und wenn die Ausführung der Idee entspricht, dann bin ich ganz sicher, dass unsere schöne Marquise sofort... Hola, Nicole! Das nenne ich eine Frechheit! Aua! Herr Graf, gehen wir hinauf! Für wahr, Madame, meine Neugier hat mich was gekostet. Och, Nicole! Aber ich glaube, da ist eine Schlange unter den Steinen versteckt. Sie reden von Dingen, die Sie vor Ihnen geheim halten möchten. Ja... Ich habe nicht erst heute Verdacht gegen meinen Mann geschöpft, Nicole. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn er nicht irgendwo auswärts seine Liebschaft hätte. Aber ich werde noch dahinter kommen. Doch reden wir von meiner Tochter. Du weißt, dass Cléante sie liebt. Und er ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich will seine Werbung unterstützen und ihm, wenn möglich, Lucille zur Frau geben. Madame, ich bin entzückt, dass Sie so denken. Denn wenn Ihnen der Herr gefällt, so gefällt mir der Diener nicht minder. Und ich hoffe, dass unsere Hochzeit zugleich stattfinden kann. Ja, Nicole. Geh gleich zu Cléante und sag ihm, er solle sofort zu mir kommen, damit wir zusammen meinen Mann um die Hand meiner Tochter bitten können. Das tue ich mit Freuden, Madame. Thank you. Sie kommen gerade recht. Ich bringe Ihnen eine Freudenbotschaft und ich glaube... Fort, du schändliches Frauenzimmer! Du wirst mich mit deinen Lügen nicht betören! So empfangen Sie... Dir sag ich! Und erkläre deiner treulosen Herrin, es werde ihr nie gelingen, den einfältigen Kleon zu täuschen! Was ist in Sie gefahren? Lieber Coviel, sag mir doch, was das bedeutet. Ich bin nicht dein lieber Coviel, du Verbrecherin. Geh aus meinen Augen, lass mich in Ruhe. Wie? Auch du? Aus meinen Augen, sag ich, und wag es nie mehr, mich anzureden. Mein Gott, was für eine böse Fliege hat die beiden gestochen. Ich muss sofort zu meiner Herrin ihr die schöne Geschichte erzählen. Was? Einen Liebenden so zu behandeln? Uns beiden so etwas anzutun? Ich bringe dem Mädchen die ganze Zärtlichkeit meines Herzens entgegen. Ich liebe nichts auf der Welt als nur sie. Ich rede nur von ihr. Ich träume nur von ihr. Ich atme nur für sie. Und das ist der Lohn für so viel Hingabe. Da habe ich sie 2 Tage nicht gesehen. 2 Tage, die für mich 2 entsetzliche Jahrhunderte bedeuten. Ich treffe sie zufällig. Mein Herz flammt auf bei ihrem Anblick. Ich eile ihr entzückt entgegen. Und die Ungetreue geht hochmütig an mir vorbei, als wenn sie mich nie in ihrem Leben gesehen hätte. Ich kann von mir dasselbe behaupten. Coviel, gibt es etwas, was der Perfidie, der undankbaren Lucille gleichkommt? Und der Verräterei der schändlichen Nicole? Nach so viel heißen Schwüren, die ich ihren Reizen dargebracht habe. Nach so vielen Diensten, die ich ihr in ihrer Küche erwiesen habe. Wie viel Tränen habe ich zu ihren Füßen vergossen? Wie viel Eimer Wasser habe ich für sie aus dem Brunnen geschöpft? Mit wie viel Feuer habe ich sie spüren lassen, dass sie mir teurer ist als mein Leben? Wie viel Hitze habe ich ertragen müssen, wenn ich den Bratspieß für sie drehte? Sie flieht mich mit Verachtung. Sie kehrt mir frech den Rücken. Diese Perfidie verdient, streng bestraft zu werden. Dieser Verrat verdient 1000 Ohrfeigen. Wag es nicht, bitte ich, mir noch von ihr zu sprechen. Ich? Da sei Gott vor. Lass dir nicht einfallen, die Undankbare entschuldigen zu wollen. Seien Sie unbesorgt. Nein! All deine Versuche, sie zu verteidigen, sind nutzlos. Und wer denkt denn an so etwas? Ich will meinen Zorn gegen sie mir bewahren. Und zugleich jeden Verkehr mit ihr abbrechen. Ganz meine Meinung. Dieser Graf, der sie besucht, hat ihr wohl in die Augen gestochen. Sie hat sich, sehe ich wohl, durch seinen Adel betören lassen. Ich muss aber um meiner Ehre willen ihrem Treubruch zuvorkommen. Ich lass ihr den Ruhm nicht mit mir gebrochen zu haben. Schön gesagt. Ich teile ihre Gefühle voll und ganz. Bestärke mich in meinem Entschluss. Hilf mir, den Rest von Liebe überwinden, der noch für sie sprechen könnte. Nichts, was ich lieber täte. Sage mir über sie alles Schlimme, was du aufbringen kannst. Und zeige mir, um mich zu ernüchtern, alle Fehler, die du an ihr finden kannst. An ihr, Herr? Dieses aufgeputzte Äffchen, diese niedliche Zierpuppe, sollte so viel Liebe wert sein? Ich finde sie höchst mittelmäßig und Sie können 100 finden, die ihrer würdiger sind als diese. Zum Ersten, sie hat kleine Augen. Das ist wahr. Die Augen sind klein. Aber sie sind voll Feuer, so strahlend, so süß wie kein anderes Augenpaar der Welt. Der Mund ist so groß. Ja, aber... Um diesen Mund spielt ein Liebreiz wie um keinen anderen. Dieser Mund weckt unser Verlangen. Es ist der verführerischste, der holdeste Mund auf der ganzen Welt. Nun, die Figur, sie ist nicht groß. Nein, aber sie ist graziös und wohlproportioniert. Na, sie hat so eine affektierte Nachlässigkeit in ihrem Reden und Benehmen. Gewiss, aber sie macht alles mit Grazie. Und ihr Verstand... Oh. Den hat sie, Coviel. Einen sehr feinen, einen sehr delikaten. Ihr Gespräch ist... Ist immer fesselnd. Sie ist immer ernst. Kennst du etwas Widerlicheres als Weiber, die bei jeder Gelegenheit lachen? Na und endlich ist sie launenhaft wie keine andere. Ja, sie ist launenhaft, das gebe ich zu. Aber einer schönen Frau steht alles gut zu Gesicht. Liegen die Dinge so? Na, dann sehe ich wohl... Haben Sie die Absicht, sie in alle Ewigkeit zu lieben? Nein! Eher sterben! Ich will sie ebenso glühend hassen, wie ich sie bisher geliebt habe. Ja, wie wollen Sie denn das anfangen, wenn Sie sie so vollkommen finden? Eben dadurch wird meine Rache viel wirksamer. So kann ich die Fähigkeit meines Herzens zu hassen viel deutlicher zeigen, wenn ich sie verlasse. So schön, so reizend, so liebenswert, wie sie ist. Da kommt sie. Ich war richtig empört, gnädiges Fräulein. Das kann nicht sein, Nicole, sag ich dir. Doch da ist er. Ich will nicht mit dir sprechen. Ich folge Ihrem Beispiel. Was gibt's, Cleont? Was haben Sie? Was hast du, Coviel? Sind Sie stumm, Cleont? Hast du die Sprache verloren, Coviel? Wer ist hier der Verbrecher? Wer hat hier die Judasseele? Ich sehe schon. Die Begegnung vorhin hat sie aus der Fassung gebracht. Aha, man wird sich seines Tuns bewusst. Unser Verhalten heute früh ist dir wohl in die Krone gefahren. Daher liegt der Hase im Pfeffer. Habe ich nicht recht, Cleont? Das ist der Grund ihres Ärgers. Ja, Schändliche, das ist es. Wenn ich schon davon reden soll. Aber ich sage Ihnen, Sie werden mit Ihrer Untreue nicht triumphieren. Ich spreche zuerst mit Ihnen. Sie dürfen sich nicht rühmen, mich davon gejagt zu haben. Cleont! Gewiss. Wird mir schwerfallen, meine Liebe zu Ihnen zu überwinden. Es wird mir wehtun, aber ich werde mein Ziel erreichen. So recht, so ist es. So viel Lärm um nichts. Ich will Ihnen sagen, Cleont, warum ich Ihnen heute früh aus dem Wege ging. Ich will nichts hören. Du sollst den Grund hören, der uns heute so schnell gehen ließ. Ich will nichts hören. Heute früh nämlich... Nein, sag ich. Du musst wissen... Nein, Verräterin. So hören Sie Kein doch... Kein Wort. Lass mich doch reden. Ich bin taub. Cleont! Nein! Coviel! Nein! Warten Sie doch! Leere Ausrede! Hör mich an! Dummes Zeug! Einen Augenblick! Nichts dergleichen! Ein bisschen Geduld! Papalapap! Zwei Worte! Nein, es ist aus! Ein Wort! Schluss für alle Zeit! Gut, wenn Sie mich nicht hören wollen, dann bleiben Sie nur bei Ihren Entschlüssen und machen Sie, was Sie wollen. Wenn du dich so benimmst, magst du deinen Willen haben. Lucille! So lassen Sie uns den Grund Ihres unfreundlichen Empfanges wissen. Ich habe keine Lust mehr, ihn mitzuteilen. Nicole... Klär mich ein wenig über die Geschichte auf. Ich mag dir keine Erklärungen mehr abgeben. Sagen Sie mir. Nein, ich sage nichts mehr. Erzähle mir. Ich erzähle nichts. Gnade. Nein, sage ich. Erbarmen. Nichts dergleichen. Ich bitte Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich beschwöre dich. Schör dich weg. Lucille. Nein. Nicole. Nie. Um Gottes Willen. Ich will nicht. Sag doch was. Kein Wort. Zerstreuen Sie meine Zweifel. Das tue ich nicht. Bring mich zur Vernunft. Das passt mir nicht. Wohlan denn. Da Ihnen so wenig dran liegt, Ihr Verhalten zu rechtfertigen, haben Sie, Undankbare, mich jetzt zum letzten Male gesehen. Ich gehe fern von Ihnen, vor Liebe und Schmerz zu sterben. Und ich folge seinen Schritten. Cleont! Javier! Ja, beliebt. Wo gehen Sie hin? Ich hab's Ihnen schon gesagt. Wir gehen sterben. Oh! Sie wollen sterben, Cleont? Ja, weil Sie, Grausame, es wünschen. Ich wünsche Ihren Tod? Ja, das wünschen Sie. Wer hat Ihnen das gesagt? Heißt das nicht, meinen Untergang wünschen, wenn Sie meinen Argwohn nicht zerstreuen wollen? Ist das meine Schuld? Wenn Sie mich hätten anhören wollen, dann hätte ich Ihnen gesagt, dass der Zwischenfall heute früh sich durch das Dabeisein meiner alten Tante erklärt. Die steif und fest behauptet, die bloße Annäherung eines Mannes entehre ein Mädchen bereits. Das ist das ganze Geheimnis. Täuschen Sie mich nicht, Lucille? Machst du mir nichts vor, Nicole? Es ist die lautere Wahrheit. So und nicht anders war's. Bleibt nun alles beim Alten? Ach, Lucille, wie Sie mit einem Wort aus Ihrem Munde mein Herz wieder zu beruhigen wissen. Und wie leicht man sich überzeugen lässt, wenn man liebt. Wie fix diese Teufelsbestien einen Kirre machen. Cleont, es freut mich, Sie hier zu sehen. Mein Mann muss gleich da sein. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, ihn um Lucilles Hand zu bitten. Oh, Madame, es kann keinen schöneren Auftrag für mich geben. Achtung, da kommt der Herr. Nicole! Monsieur Jourdain! Darf ich Ihnen eine Bitte vortragen, die mir schon lange am Herzen liegt? Die Ehre, Ihr Schwiegersohn zu werden, würde für mich eine unermessliche Gunst bedeuten. Bitte gewähren Sie sie mir. Ehe ich Ihnen Bescheid gebe, mein Herr, sagen Sie mir, sind Sie von Adel? Mein Herr, ich finde, dass es eine Niederträchtigkeit ist, den Stand zu verleugnen, dem wir nach dem Willen des Himmels einmal angehören. Ich stamme von Eltern, die ohne Zweifel hoch angesehen waren. Ich habe 6 Jahre lang in Ehren im Heere gedient. Und ich bin begütert genug, um in der Welt eine ganz anständige Rolle zu spielen. Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass ich nicht von Adel bin. Genug, mein Herr, meine Tochter ist nichts für Sie. Wie? Sie sind nicht von Adel. Sie können meine Tochter nicht bekommen. Was wollen Sie denn mit Ihrem Adel stammen? Wie etwa vom heiligen Ludwig ab? Schweigen Sie, Frau. Ich weiß, wo Sie hinaus wollen. Sind wir beide nicht aus gut bürgerlichem Hause? Das soll wohl ein Witz sein. War Ihr Vater nicht Kaufmann, genau wie meiner? Die Pest auf euch Weiber. Immer drängt ihr euch dazwischen. Wenn Ihr Vater Kaufmann war, umso schlimmer für ihn. Was den meinigen betrifft, so sind die Leute schlecht unterrichtet, die so etwas behaupten. Alles, was ich Ihnen zu sagen habe, ist, dass ich mir einen Edelmann zum Schwiegersohn wünsche. Ihre Tochter soll einen Mann bekommen, der zu ihr passt. Und es ist besser für Sie, wenn es ein Ehrenmann ist, als ein heruntergekommener Edelmann. Wahrhaftig! Der Sohn vom adligen Gutsherrn bei uns auf dem Land ist der größte Tölpel und Dummkopf, den ich je gesehen habe. Schweig, Sie freches Frauenzimmer! Immer muss sie sich ins Gespräch mischen! Ich gebe meiner Tochter genug mit. Mir ist's nur um die Ehre. Ich will sie zur Marquise machen. Zur Marquise? Jawohl, zur Marquise. Oh Gott, steh uns bei. Das ist für mich beschlossene Sache. Zu diesem Beschluss werde ich niemals Ja sagen. Ich will nicht, dass mein Schwiegersohn meiner Tochter ihre Eltern zum Vorwurf macht und dass ihre Kinder sich schämen, mich Großmama zu nennen. Ich will einen Schwiegersohn, der mir dankbar ist für meine Tochter und zu dem ich sagen kann, nehmen Sie Platz, lieber Sohn, und speisen Sie mit uns. Das ist so die Denkart kleiner Geister. Immer in der Niedrigkeit leben wollen. Sie haben hier nicht mehr reinzureden. Meine Tochter wird Marquise, aller Welt zum Trotz. Und wenn Sie mich noch mehr ärgern, dann mache ich Sie zur Herzogin. Tja, was? Verlieren Sie nicht den Mut, Cléante. Cléante? Komm mit mir, mein Kind, und sage deinem Vater klipp und klar, wenn du Cléante nicht bekommst, heiratest du überhaupt nicht. Corviel! Ja. Sie haben viel erreicht mit Ihrer Aufrichtigkeit. Mein Gewissen erlaubt mir nicht, es zu machen wie so viele andere. Sie scherzen wohl. Kann man denn einen Mann wie diesen ernst nehmen? Sehen Sie denn nicht, dass er verrückt ist? Was hätte es Sie gekostet, seinen Wahnvorstellungen etwas entgegenzukommen? Ach, du hast recht. Aber wie konnte ich ahnen, dass man sich als adlig ausweisen müsse, um Herrn Jourdains Schwiegersohn zu werden? Worüber lachst du? Mir kommt ein Gedanke, wie wir unseren Mann zum Narren haben können und ihnen verhelfen, das Ziel ihrer Wünsche zu erreichen. Wie denn? Es ist ein ganz toller Einfall. Und zwar? Es hat hier vor kurzem ein türkisches Maskenspiel gegeben, das mir ausgezeichnet zu Pass kommt. Ich will es für eine Posse verwerten, die ich unserem Hans-Narren vormachen will. Er wird selbst mitspielen müssen, aber mit ihm kann man ja alles wagen. Da braucht man keine Umstände zu machen. Er ist der Mann dazu, seine Rolle glänzend zu spielen und auf all den Unsinn einzugehen, den man ihm vorbringen wird. Ich habe die Schauspieler und Musikanten zur Hand. Lassen Sie mich nur machen. Ja, so erklär mir doch. Ja, ich will Ihnen alles berichten, aber ziehen wir uns zurück. Da kommt Herr Jourdain wieder. Was zum Teufel soll das? Sie werfen mir immer die vornehmen Herren vor. Und ich weiß doch nichts Schöneres, als mit solchen Herren zu verkehren. Ich gäbe zwei Finger meiner Hand, wenn ich als Graf oder Marquis geboren sein könnte. Gnädiger Herr, da kommt der Herr Graf und führt eine Dame am Arm. Oh Gott! Ich habe noch allerlei anzuordnen. Sag Ihnen, ich käme sofort. Jawohl, gnädiger Herr. Bitte, Madame. Danke. Mein gnädiger Herr sagt, er werde sofort kommen. Es ist gut. Ich weiß nicht, Durand. Ich finde es doch etwas merkwürdig, mich von Ihnen in ein Haus führen zu lassen, wo ich keinen Menschen kenne. Welchen Ort, Madame, könnte meine Liebe denn noch finden, Sie zu bewirten, wenn Sie aus Furcht vor dem Gerede der Leute weder Ihr Haus noch meines für geeignet halten? Davon aber reden Sie nicht, dass Sie mich von Tag zu Tag mehr verpflichten durch die übermäßigen Beweise Ihrer Zuneigung. Ich widersetze mich so gut ich kann, aber Sie verfügen über eine liebenswürdige Hartnäckigkeit, die mich zwingt, auf all Ihre Wünsche einzugehen. Mit immer häufigeren Besuchen fing es an. Dann kamen die Liebeserklärungen, die diese ihre Gnaden und kleinen Geschenke nach sich zogen, denen die großen Geschenke folgten. Ich habe mich all dem widersetzt. Sie aber wichen nicht zurück und wurden so nach und nach Herr über meine Entschlüsse. Madame, Sie sind Witwe, hängen von niemandem ab. Ich bin mein eigener Herr. Ich liebe Sie mehr als mein Leben. Woran liegt es, dass Sie mich bis heute noch nicht ganz glücklich machen wollen? Mein Gott, Durand, um glücklich miteinander leben zu können, müssen beide Teile ganz bestimmte Eigenschaften besitzen. Und auch den zwei vernünftigsten Menschen fällt es oft schwer, einen Bund zu schließen, der beide befriedigt. Das kann nicht der Ernst sein, Madame. Die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, berechtigen noch zu keinen Rückschlüssen auf alle anderen. Ich muss aber immer wieder darauf zurückkommen. Die Ausgaben, in die Sie sich mir zuliebe stürzen, beunruhigen mich aus zwei Gründen. Erstens verpflichten Sie mich mehr, als ich wünsche. Und zweitens bin ich überzeugt, ohne dass ich Ihnen damit zu nahe treten möchte, dass Sie sich ruinieren. Oh. Und das will ich nicht haben. Ach, Madame, das sind doch nur Kleinigkeiten. Und wenn Sie deswegen jetzt... Ich weiß, was ich sage. Und ganz unter uns der Diamant, den Sie mir geradezu aufgedrängt haben, ist von einem Wert... Ich bitte Sie, Madame, legen Sie nicht so viel Wert auf Dinge, die meine Liebe als Ihrer unwürdig empfindet. Und gestatten Sie auch weiterhin... Da kommt der Herr des Hauses. Madame, es gereicht mir zu großem Ruhm, mich so glücklich zu sehen. Die Wonne zu genießen, dass ich das Glück habe, dass Sie die Güter hatten, mir die Gnade zu erweisen, mir die Ehre zu machen, mich durch die Gunst Ihrer Gegenwart zu beehren. Und wenn ich es schon verdient habe, um ein Verdienst wie das Ihrige zu verdienen, und wenn der Himmel neidisch auf meinen Besitz mir gewährt hätte, das Vorrecht, mich würdig zu sehen, dass... Genug, Herr Jourdain. Madame hat die vielen Komplimente nicht gern und sie weiß, dass Sie ein Mann von Geist sind. Sie sehen, es ist ein braver Spießer mit recht komischen Manieren. Das zu erkennen ist nicht eben schwer. Madame? Hier ist mein bester Freund. Sie erweisen mir zu viel Ehre. Ein durch und durch vornehmer Mann. Meine Hochachtung. Ich habe noch nichts getan, Madame, diese Ehre zu verdienen. Sehen Sie zu, dass Sie nichts vom Diamanten sagen, den Sie ihr geschenkt haben. Darf ich Sie wenigstens fragen, wie er ihr gefällt? Was fällt Ihnen ein? In keinem Fall. Das wäre eine grobe Taktlosigkeit. Wenn Sie Kavalier sein wollen, müssen Sie so tun, als wären gar nicht Sie es gewesen, die ihr das Geschenk gemacht hat. Madame... Ja. Herr Jourdain sagt, er sei entzückt, Sie bei sich zu sehen. Das ist mir eine große Ehre. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu ihr so von mir sprechen. Es hat mir ungeheure Mühe gekostet, Sie zu diesem Besuch zu überreden. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Madame, er sagt, Sie seien die schönste Frau auf Erden. Zu liebenswürdig. Madame, Sie sind es, die so liebenswürdig... Es ist angerichtet, gnädiger Herr. Gehen wir also zu Tisch. Und lass die Musikanten aufspielen. Was sehe ich, Durand? Das ist ja ein köstliches Mahl. Sie spotten, Madame. Ich wünschte, es wäre mehr wert, Ihnen serviert zu werden. Herr Jourdain hat ganz recht, so zu Ihnen zu sprechen, Madame. Er hat mir die Pflicht auferlegt, hier für ihn die Honneurs zu machen. Ich bin ganz einer Meinung mit ihm und ich wünschte, diese Mahlzeit verdiente es mehr, Ihnen vorgesetzt zu werden. Ich erwidere dieses Kompliment, indem ich ordentlich zugreife. Oh, was für schöne Hände. An den Händen ist nichts Besonderes, Herr Jourdain. Sie meinen aber wohl den Diamanten. Der ist allerdings sehr schön. Ich meine den Diamanten? Gott bewahre mich, von ihm zu sprechen. Das schickt sich nicht für einen feinen Mann. Der Diamant ist nicht viel wert. Sie scheinen mir sehr blasiert. Ich sehe hier etwas, Madame, was noch schöner ist als der Diamant. Oh, Herr Jourdain ist noch viel galanter, als ich mir gedacht hatte. Wie, Madame? Wofür halten Sie Herrn Jourdain? Ich hoffe, sie denkt so von mir, wie ich es ihr sage. Nämlich? Sie kennen ihn noch nicht. Sie wird mich kennenlernen, wenn es ihr gefällt. Ich erkläre mich für besiegt. Er ist ein Mann, der nie um eine Antwort verlegen ist. Aber Sie sehen gar nicht, Madame, dass Herr Jourdain all die Stückchen ist, die Sie berührt haben. Herr Jourdain entzückt mich. Wenn ich Ihr Herz entzücken könnte... So wäre das. Oh. Oho, da treffe ich ja eine nette Gesellschaft. Ja, aber... Und ich sehe wohl, dass man mich nicht erwartet hat. Durand. Um dieses schönen Beisammenseins willen hatte mein Herr Gemahl es so eilig, mich zu meiner Schwester zum Essen zu schicken. So also verschleudern Sie Ihren Besitz und so bewirten Sie in meiner Abwesenheit Ihre Damen, während Sie mich spazieren schicken? Was fällt Ihnen ein, Frau Jourdain? Wie kommen Sie darauf, sich in den Kopf zu setzen, Ihr Herr Gemahl verschleudere seinen Besitz? Er gebe Madame dieses Diner. Ich bin es. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Er hat mir nur seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Sie sollten mir Acht geben auf das, was Sie reden, Frau Jourdain. Ja, Sie unverschämte Person. Es ist der Herr Graf, der Madame bewirtet, die auch von Adel ist. Er erweist mir die Ehre, sich meines Hauses zu bedienen und hat mich eingeladen. Geschwätz! Ich weiß, was ich weiß. Sie sollten sich eine schärfere Brille anschaffen, Frau Jourdain. Ich sehe auch ohne Brille sehr deutlich, mein Herr. Ich weiß längst Bescheid. Ich bin nicht so dumm. Es ist gemein von Ihnen, einem so großen Herrn, den Narrheiten meines Mannes Vorschub zu leisten. Und von Ihnen, Madame, einer so vornehmen Persönlichkeit, ist es weder schön noch anständig, Zwietracht in eine Ehe hineinzutragen und zu dulden, dass mein Mann in Sie verliebt ist. Was soll das heißen? Doron, Sie treiben wohl Ihren Spott mit mir, dass Sie mich den Phantastereien dieser Verrückten aussetzen. Madame! Hallo, wo wollen Sie hin, Madame? Madame! Herr Graf, ich lasse die Dame um Entschuldigung bitten. Ja, ja, schon gut. Bringen Sie sie zurück. Madame! So eine Frechheit. Schöne Geschichten, das. Sie blamieren mich vor der ganzen Welt, schmeißen mir eine Dame von Adel hinaus. Ich pfeife auf Ihren Adel. Ich weiß nicht, was mich zurückhält, Ihnen den Schädel zu zerschmettern. Mit den Schüsseln da. Ich mache mir nichts daraus. Ich verteidige mein Recht und habe alle Frauen auf meiner Seite. Ich war gerade in der Stimmung, so nette Sachen zu sagen. Noch nie ist mein Geist so rege gewesen. Doch was ist denn das? Ein Ausländer anscheinend. Mein Herr, ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, Ihnen bekannt zu sein. Nein, mein Herr. Ich habe Sie gesehen, als Sie kaum so groß waren. Mich? Ja, Sie waren das schönste Kind von der Welt und alle Damen nahmen Sie auf den Arm. Und alle Damen nahmen Sie auf den Arm, um Sie zu küssen. Mich zu küssen? Ja, ich war ein großer Freund Ihres hochwohlgeborenen Herrn Vaters. Meines hochwohlgeborenen Vaters? Ja, das war ein sehr vornehmer Edelmann. Wie meinen Sie? Ich sage, er war ein sehr vornehmer Edelmann. Mein Vater? Ja. Sie haben ihn gut gekannt? Ja, gewiss. Und Sie kannten ihn als Edelmann? Selbstverständlich. Nun weiß ich nicht, was man von den Leuten halten soll. Wieso? Es gibt Dummköpfe, die mir einreden wollten, er sei Kaufmann gewesen. Wie er? Kaufmann? Stoffkaufmann. Das ist reine Verleumdung. Er ist es nie gewesen. Er war nur ein sehr gefälliger, sehr diensteifriger Herr. Und da er sich sehr gut mit Stoffen auskannte, suchte er sie sich überall zusammen, ließ sie sich ins Haus schaffen und gab sie seinen Freunden für Geld ab. Ich bin erfreut, Sie kennenzulernen, da Sie bezeugen können, dass mein Vater Edelmann war. Ich kann das vor der ganzen Welt behaupten. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Was führt Sie zu mir? Nachdem ich Ihren hochwohlgeborenen Herrn Vater kennengelernt hatte, einen vornehmen Edelmann, wie ich schon sagte, bin ich in der ganzen Welt herumgereist. In der ganzen Welt? Ja. Da müssen Sie aber sehr weit weg gewesen sein. Sicherlich. Ich bin erst vor 4 Tagen von meinen weiten Reisen zurückgekehrt und da ich in allem, was Sie angeht, lebhaften Anteil nehme, bin ich gekommen, um Ihnen die schönste Neuigkeit von der Welt mitzuteilen. Nämlich? Wissen Sie, dass der Sohn des Großtürken hier weilt? Ich? Nein. Wie? Er ist mit einem riesigen Gefolge gekommen. Alle Welt staunt ihn an, er ist hierzulande aufgenommen worden wie ein ganz großer Fürst. Meiner Treu, ich habe nichts davon gewusst. Für Sie hat dieser Besuch aber eine ganz besondere Bedeutung. Der hohe Herr ist nämlich in Ihre Tochter verliebt. Der Sohn des Großtürken? Ja, er will Ihr Schwiegersohn werden. Mein Schwiegersohn? Der Sohn des Großtürken? Der Sohn des Großtürken, Ihr Schwiegersohn. Ich suchte ihn auf und da ich seine Sprache vollkommen beherrsche, ließ er sich in ein Gespräch mit mir ein. Und nachdem wir über einige andere Dinge geredet hatten, sagte er zu mir, Axiam Croxoler Onsch, Ala Mustaf Gidelomanam Achem, Vradhini Usser Karbulat. Das heißt, hast du vielleicht eine junge, hübsche Person gesehen, die Tochter des Herrn Jourdain, eines Pariser Edelmannes? Das hat der Sohn des Großtürken von mir gesagt? Ja, als ich ihm erwiderte, dass ich sie gut kenne und dass ich ihre Tochter gesehen habe, sagte er, ah, Marababa Sahem, das heißt, ach, wie bin ich in sie verliebt. Marababa Sahem, das heißt, wie bin ich verliebt? Ja. Das ist ja eine wunderbare Sprache, die ist türkisch. Viel wunderbarer, als man glauben möchte. Und um meinen Auftrag zu erledigen, er bittet um die Hand Ihrer Tochter. Und um einen Schwiegervater zu haben, der seiner würdig ist, will er Sie, Monsieur Jourdain, zum Mama Mucci machen. Das ist eine besonders hohe Würde in seinem Lande. Mama Mucci? Ja, Mama Mucci. Das heißt in unserer Sprache Paladin. Paladine, das sind jene alten... mit einem Wort, Paladine. Ja, ja. Es gibt nichts Vornehmeres in der ganzen Welt und Sie sind an allen großen Herren in allen Ländern ebenbürtig. Der Sohn des Großtürken erweist mir eine hohe Ehre und ich bitte Sie, mich zu ihm zu führen, damit ich ihm danken kann. Nicht doch. Er kommt gleich hierher. Er kommt hierher? Jawohl, und er bringt alles mit, was zur Zeremonie Ihrer Aufnahme in den neuen Stand gehört. Das nenne ich prompt. Seine Liebe duldet keine Verzögerung. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, dass meine Tochter sich einen gewissen Cliente in ihren Dickkopf gesetzt hat und schwört, sie werde keinen heiraten als nur ihn. Sie wird anderer Meinung werden, wenn sie den Sohn des Großtürken sieht. Ein seltsames Naturspiel. Der Sohn des Großtürken sieht diesem Kleonte sehr ähnlich, fast wie ein Ei dem anderen. Und die Liebe, die sie für den einen empfindet, kann sich leicht auf den anderen übertragen, wenn... Ich höre ihn kommen. Da ist er. Abu Sahim, Oki Borat, Shordina, Salam Aleichem. Das heißt, Herr Jourdain, möge Ihr Herz das ganze Jahr blühen wie eine Rose. So pflegt man sich in jedem Lande höflich auszudrücken. Ich bin seiner türkischen Hoheit ergebenster Diener. Karigar Kamboto Simora. Utin Yokada Maleki, Basum Base Alemora. Er sagt, gebe der Himmel in die Kraft des Löwen und die Weisheit der Schlange. Seine türkische Hoheit ehrt mich über alles Maß und ich wünsche ihm alles Gute. Osabinam Sadok, Babaliora, Karafura. Bellman. Er sagt, Sie sollen jetzt schnell mit ihm gehen, um sich für die Zeremonie vorzubereiten. Gleich danach will er Ihre Tochter sehen und die Ehe schließen. So viel in zwei Worten? Ja, das ist so die Eigenart der türkischen Sprache. Sie sagt sehr viel in wenig Worten. Gehen Sie nun schnell mit ihm. Ja, ja, ja. Und bitte seine Hoheit nach Ihnen. Mein Gott, das ist zu komisch. So ein Narr. Wenn er seine Rolle auswendig gelernt hätte, könnte er sie nicht besser spielen. Hey, Lakaien! Mein Herr. Euer Gnaden. Macht doch eure Augen auf, ich bin's. Ach, Koviel! Koviel! Schickt mir die Musiker und Tänzer rein, aber heimlich, dass Monsieur Jourdain es nicht merkt. Aber gern, alter Schwindler. Und du holst mir den Grafen Dorante. Ich lass ihn bitten. Ah, da ist er schon. Kann's gehen. Herr Graf, ich bitte Sie, stehen Sie uns in einer Sache bei, die wir hier vorhaben. Ach, du bist Coviel. Wer hätte dich erkannt? Wie hast du dich ausstaffiert? Unwahrscheinlich. Da sind die Musiker. Ah, meine Freunde, da seid ihr ja. Dann kann es endlich losgehen. So, sag doch, was hast du vor? Was soll das werden? Eine Kriegslist, um Herrn Jourdain dazu zu bringen, dass er seine Tochter meinem Herrn Cliente zur Frau gibt. Aha. Noch immer errate ich's nicht. Sie werden sofort verstehen. Meine Freunde, ihr wisst, dass ich euch bat, euch so fantastisch herauszuputzen als Derwische und Muselmänner. Psst, es handelt sich um einen tollen Spaß mit unserem Monsieur Jourdain, der seine Lucille ihrem Liebsten vorenthält, unter dem fadenscheinigen Vorwand, der sei nicht von Adel. Nun hat sich Cléante als Sohn des Großtürken verkleidet und gibt vor Monsieur Jourdain den Rang eines Mamamuchi verleihen zu wollen. Mamamuchi! Und eben diese Verleihung soll die burleske Zeremonie darstellen, die wir hier vorbereiten. Wie ihr mich hier seht, übernehme ich die Rolle eines Mufti, eines mohammedanischen Oberpriesters. Bleibt ernst, um Himmels Willen, wenn Herr Jourdain in seiner pompösen Verkleidung auftritt. Da ist er ja, der Großtürke. Nun, Koviel, alles bereit? Alles. Dem werden wir völlig den Kopf verdrehen. Los, geht an eure Plätze. Stellt euch dahin. Fertig. Die Zeremonie beginnt. Alle. Alle. Alle. La la la la la la la la la la la la la la. Allah Akbar. Man hole Monsieur Jourdain. Psst. Aufgepasst. Psst. Oh. Hochwürden, ist das seine Gnaden, der Sohn des Großtürken? Ja, er ist's. Wenn du wissen, Antwort müssen, wenn du wissen, Antwort müssen, Antwort müssen, wenn nicht wissen, schweigen müssen, ich Mufti sein, wie Name dein, wie Name dein. Derwische gibt Antwort im Namen Monsieur Jourdains, da er es vorzieht zu schweigen. Derwische sagen, wer der ist da? Anabaptista, Anabaptista. Jock, Jock, Jock. Jock, Jock, Jock. Sein Pagana. Jock. Lutherana. Jock. Puritana. Jock, Jock, Jock. Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock, Jock. Mohammedana. Mohammedana. Ivana. Ivana. Vidinama, Vidinama, Vidinama. Shurdina. Shurdina. Shurdina, Shurdina, Shurdina, Shurdina. Für Shurdina, Mahometa, früh und später, Beta, Beta, wollen machen Paladina. Aus Shurdina, aus Shurdina, sei gut Türke, der Shurdina. Ivana, Ivana. Sein gut Türke, der Shurdina. Ivana, Ivana. Alla babbala shubbala babbala dabbala babbala dabbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala babbala shubbala babbala dabbala. Derwische, setzt Monsieur Jourdain feierlich den geweihten Turban auf. Monsieur Jourdain verneige sich. Nicht intriganta. No, no, no. Maleficanta. No, no, no. Nicht intriganta. No, no, no. Geben Turbanta, geben Turbanta, geben Turbanta, geben Turbanta. Nicht Intriganta, no, no, no. Maleficanta, no, no, no. Geben Turbanta, geben Turbanta, geben Turbanta, geben Turbanta. Derwische, nun überreicht Monsieur Jourdain den Ehrensäbel. Kniet nieder, Monsieur Jourdain. Ja, ja, ja. Denn hiermit verleihe ich euch den erhabenen Titel Mama Mucci. Du sein Edelmann, das nicht Fabula. Du sein Edelmann, das nicht Fabula. Du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula. Du sein Edelmann, das nicht Fabula. Du sein Edelmann, das nicht Fabula. Du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula, du nimm Sabula. Sabula. Derwische, nun weiset Monsieur Jourdain die erhabenen Geheimnisse seiner neuen Würde ein. Und als Symbol des edlen Mutes, den er fortan beweisen soll, schlagt seine Schultern mit drei Schlägen des bloßen Säbels. Aber kräftig. Oh, auf die Knie! Monsieur Jourdain, da ra da ra, bastonara, dara dara, bastonara, dara dara, bastonara, dara dara, bastonara. Nicht du Verdruss, nicht du Verdruss, dies sei der Schluss, dies sei der Schluss. Nicht du Verdruss, nicht du Verdruss, dies sei der Schluss. Dies sei der Schluss, dies sei der Schluss. Derwische, nun bekrönt Monsieur Jourdain mit allen Ehren des Großtürken. Monsieur Jourdain! Die Zeremonie ist vorbei. E finita la comédie. Dank euch, Freunde. Cleontes Erkenntlichkeit wird nicht auf sich warten lassen. Lebt wohl. Nun, Monsieur Jourdain, erhabener Mamamouchi, meinen ergebensten Glückwunsch. Liebster Freund, wären Sie wohl so freundlich, schnell meine Tochter zu holen, damit ich sie mit seiner türkischen Hoheit vermählen kann, ehe meine Frau dahinter kommt. Mit tausend Freuden, ich beeil mich. Aber verrate er nichts, Skoviel. Kein Wort. Oh Himmel, ich danke dir, dass du mich so erhöht hast. Ich bin Mamamouchi. Was soll denn das heißen, mein Herr Gemahl? Wie sehen Sie aus? Wie ein Hanswurst. Weib, sie ist eine unverschämte Person, so zu einer Mamamouchi zu sprechen. Wie? Ja, man muss mir jetzt mit Respekt begegnen, denn ich bin Mamamouchi geworden. Was ist denn das für ein Tier? Mamamouchi, das heißt in unserer Sprache so viel wie Paladin. Paladin? Was ist denn das? Wie kann man nur so unwissend sein? Ich sage Paladin. Das ist eine Würde, die man mir in einer feierlichen Zeremonie zuerkannt hat. Mein Mann ist verrückt geworden. Monsieur? Madame und ich beglückwünschen Sie zu Ihrer neuen Würde und freuen uns mit Ihnen über die Vermählung Ihrer Tochter mit dem Sohn des Großtürken. Mein Herr, ich wünsche Ihnen die Kraft der Schlange und die Weisheit des Löwen. Monsieur, meinen Glückwunsch. Madame, mögen Ihre Rosen das ganze Jahr blühen. Und darf ich Ihnen meine untertänigste Entschuldigung aussprechen wegen des Benehmens meiner Frau? Diese Unverschämtheit! Ich verzeihe ihr diese Erregung. Das Herz eines Gatten wie Sie muss ihr teuer sein. Mein Herz gehört ganz und gar Ihnen, Madame. Das ist ja die Höhe! Sie sehen, Frau Marquise, Herr Jourdain gehört nicht zu den Leuten, die der Erfolg blendet. Er kennt seine Freunde auch noch nach einem so hohen Aufstieg. Daran erkennt man ein wahrhaft adliges Herz. Ein närrisches Herz! Jawohl! Hätten Sie wohl die Güte, Monsieur Jourdain, uns nun seiner türkischen Hoheit vorzustellen? Wo ist denn der Dolmetscher, der ihm erklären kann, was wir sagen? Er spricht ausgezeichnet Türkisch. Wo zum Teufel steckt der Kerl? Ach so, er holt Lucille. Madame, Herr Graf, ich stelle Sie seiner Hoheit vor. Euer Hoheit! Negagello, Negaracci. Oh weh. Dieser Herr hier, euer Hoheit, ist ein grande Signore. Grande Signore. Grande Signore. Und Madame eine grande Dama. Grande Dama. Pacula. Oh Gott. Der Herr ist ein französischer Mamamouchi und die Dame eine französische Mamamouchine. Ich kann es doch nicht besser. Ach, endlich, da kommt der Dolmetscher. Sofort wird Ihre Tochter erscheinen. Wo stecken Sie denn? Wir können ohne Sie nichts anfangen. Sagen Sie ihm, dass der Herr und die Dame sehr vornehme Herrschaften sind, die ihn als meine Freunde begrüßen wollen und zu jedem Dienst bereit sind. Madame, nun werden Sie gleich seine Antwort hören. Alla balla crociam axiboram alla balla. Ah, catalecchi tu ballo, rinso terra moluccia. Sehen Sie, Madame? Er sagt, möge der Regen des Wohlbehagens allezeit den Garten Ihrer Familie berieseln. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass er Türkisch spricht? Das ist erstaunlich. Mein Vater, hier bin ich. Komm nur näher, mein Töchterlein, und reiche deine Hand dem Herrn, der dir die Ehre erweist, um dich zu werben. Wie, mein Vater? Was fällt Ihnen ein? Spielen Sie hier Komödie? Nein, nein, das ist keine Komödie. Das ist eine sehr ernste Sache und die größte Ehre für dich, die du dir nur wünschen kannst. Kakarakamuchen! Hier steht der Gatte, den ich für dich bestimmt habe. Für mich, Vater? Ja, für dich. Geh, reich ihm die Hand und danke dem Himmel für dein Glück. Ich will nicht heiraten. Ich wünsche es, ich dein Vater. Ich tu's nicht. Mach keine Faxen, geh, sag ich. Hier, deine Hand. Nein, Vater, ich habe es ihnen gesagt. Keine Macht der Welt kann mich zwingen, einen anderen Mann zu nehmen als Cleont. Und ich entschließe mich eher zum Äußersten, als das... Liebste Lucille. Ah, ah. Es ist wahr. Sie sind mein Vater. Ich schulde Ihnen Gehorsam. Sie können nach Ihrem Willen über mich verfügen. Oh, wie freut es mich, dass du dich so schnell auf deine Pflicht besonnen hast. Eine so gehorsame Tochter haben, das kann mir schon gefallen. Aber mir nicht. Nein, mein Herr Gemahl. Sie wollen also wirklich Ihre Tochter einem Faschingshanswurst zur Frau geben? Wollen Sie wohl schweigen, Sie Unverschämte? In alles müssen Sie sich hineinmischen. Ich werde unsere Tochter mit dem Sohn des Großtürken verheiraten. Mit dem Sohn des Großtürken? Ja, begrüßen Sie ihn durch den Dolmetscher, der hier steht. Ich brauche keinen Dolmetscher, um ihm ins Gesicht zu sagen, dass er meine Tochter nie kriegen wird. Wollen Sie endlich einmal den Mund halten? Wie, Frau Jordan, Sie widersetzen sich einer so hohen Ehre? Sie weisen seine türkische Hoheit als Schwiegersohn zurück? Mein Gott, Herr, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Eine große Ehre, die man nicht ausschlagen darf. Madame, ich bitte Sie, sich nicht in Dinge zu mischen, die Sie gar nicht angehen. Ihr Fräulein Tochter fügt sich aber dem Willen Ihres Vaters. Was? Meine Tochter will den Türken heiraten? Sicherlich. Sie kann Cleont vergessen? Was tut man nicht, um eine große Dame zu werden? Ich erwürge Sie mit diesen meinen Händen, wenn Sie mir solch einen Streich spielen. Nichts wie dummes Geschwätz. Ich sage Ihnen, diese Heirat kommt zustande. Und ich sage, das geschieht nicht. Mutter. Geh, du Nichtswürdige. Madame. Was wollen Sie denn noch von nur mir? Nur ein Wort. Ich brauche Ihr Wort nicht. Sehen Sie denn nicht, dass das alles nur geschieht, um den Fantasien Ihres Mannes entgegenzukommen, dass niemand anders als Cleont der Sohn des Großtürken ist? Ach so. Ja. Und ich... Koviel, bin der Dolmetscher. Ja, wenn die Dinge so liegen, dann willige ich ein. Na, endlich sind alle zur Vernunft gekommen. Schicken wir nun gleich nach dem Notar. Vortrefflich. Und Frau Jordan, damit Ihre Seele ganz zur Ruhe kommt und Sie Ihre Eifersucht gegen Ihren Herrn Gemahl aufgeben, wollen wir, Madame Dorimain und ich, uns gleich von demselben Notar kopulieren lassen. Ja, damit bin ich auch einverstanden. Herr Graf, das sagen Sie doch nur, um Sie zu beruhigen. Gönnen wir ihr doch das Vergnügen. Gut, gut. Schickt nach dem Notar. Und Nicole? Ich gebe Sie dem Dolmetscher und meine Frau dem, der Sie haben will. Ich danke Ihnen. Hoffentlich kommt der Notar gleich. Ich kann es kaum erwarten, seiner Hoheit Schwiegervater zu werden. Ach, liebster Papa. Ja, ja, mein Kind. Mein liebes Töchterchen. Machen Sie sie glücklich, euer Hoheit. Das bitte ich mir aus. Salam aleiki, simsalabim. Was sagt er? Das Spiel sei nun zu Ende und... Wie? Wie, das Spiel? Ja, Spiel. So nennen es die Türken, wenn es ihnen recht ernst ist. Ach so. Ja, das Spiel ist nun zu Ende und zum Zeichen der Seligkeit zweier liebender Herzen befehlen seine Hoheit Musik. Sie hörten Der Bürger als Edelmann, eine Komödie von Molière, aus dem Französischen von Arthur Luther. Es sprachen Walter Richter, Jourdain, Katharina Brauren, Frau Jourdain, Uta Sachs, Lucille, Dieter Kirchlechner, Cleont, Wolfgang Reichmann, Coviel, Udo Wioff, Durand, Gisela Zoch, Dorimène, Charlotte Jüris, Nicole, sowie Hans Thiemerding, Wolfgang Hofmann, Günther Kütemeier, Kurt Lieck, Wolfgang Spier und Siegfried Christen. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Knaus, Produktion Süddeutscher Rundfunk 1960.